damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß, bin der Leiter von Nordstern und ich finde es voll cool, dass ihr gekommen seid zum Abschluss und zum Höhepunkt, könnte man gewisserweise sagen, von unserer Superheldenreihe. Heute geht es um, man könnte es wohl kaum verpassen, einen sehr bekannten Superhelden, nämlich um den Superhelden schlechthin, den ersten und den bis heute bekanntesten und immer noch umsatzstärksten Superhelden überhaupt, nämlich um Superman. Und dieser Superman ist so bekannt, dass die erste Ausgabe dieses Superhelden-Comics, die damals im Juni 1938 erschien, und ihr habt die erste Seite davon nämlich in dem Programmblatt abgedruckt vorne, das ist quasi das Cover von dem allerersten Superhelden, Superman-Comic, das vor dieses Frühjahr wurde ein Original von damals gedrucktes Superhelden, also dieser Comic, diese Superman-Ausgabe wurde gedruckt, wurde verkauft dieses Frühjahr für $2.161.000. Also so berühmt ist er. Und die Erfinder, die 1938 den Superman erfunden haben und diesen ersten Comic gezeichnet haben, haben damals sage und schreibe $130 dafür kassiert und haben alle Rechte an die Firma abgegeben und haben da leider nie wieder was von gesehen. Dumm gelaufen, würde man sagen. Aber Superman hat sich in diesen Jahrzehnten seit 1938 richtig kräftig entwickelt. Am Anfang, in den ersten Jahren, hat er dann tatsächlich, also das ging ja dann so zu auf die harten Zeiten der 40er Jahre mit Weltkrieg und so weiter. Es gibt sogar Superman-Ausgaben, wo er gegen Hitler kämpft. Also das gibt es tatsächlich, Superman wurde quasi instrumentalisiert von der amerikanischen Regierung, um quasi gegen die bösen Feinde vorzugehen. Superman hat dann in den Nachkriegsjahren so diverse Phasen durchgemacht. Irgendwann bekam er noch andere Helden zur Seite gestellt. Aber er ist so derjenige, der am Anfang da war. Also vor ihm waren keine Superhelden, zumindest nicht in diesem Comic-Genre zugange. Hinterher kamen Batman, Spider-Man, all die anderen, die wir in den letzten Wochen auch schon durchgegangen haben. Und ich glaube, dass die Story von Superman, eigentlich die Story von allen Superhelden, die wir so durchgegangen haben, ganz viel mit uns zu tun hat. Superheldengeschichten sind Geschichten von fiktive Geschichten von Männern und Frauen, die Abenteuer erleben, aber die vor allen Dingen Sehnsüchte von uns Menschen verkörpern. Sehnsüchte nach Gerechtigkeit, Sehnsüchte nach Identität, Sehnsüchte nach all diesen Dingen. Und wir haben das in den letzten Wochen ja hier zusammen angeguckt. Und ich glaube, dass der Superman so in gewissem Sinne die Kernsehnsucht von vielen von uns Menschen zum Ausdruck bringt, nämlich die Sehnsucht nach einem Helden. Sonke hat das ja auch schon so ein bisschen eingeleitet. In dem Superman-Film, den wir am Mittwoch bei Heroes Burger zusammen geguckt haben, kommt vor, dass seine Geliebte, die Frau an seiner Seite, die ihn zumindest, wenn er Superman ist, anbetet, Lois Lane, aufgrund einer längeren Abwesenheit von Superman einen Artikel schreibt. Und dieser Artikel lautet: Warum die Welt Superman nicht braucht. Und sie hat diesen Artikel geschrieben, weil Superman für mehrere Jahre verschwunden war. So ist zumindest die Geschichte in dem Film. Und sie quasi in dieser Stadt Metropolis, die eigentlich für New York steht oder irgendwie für alle Großstädte in dieser Welt, irgendwie ohne Superman klarkommen mussten in dieser Zeit. Er war nicht da, hat mal nicht eingegriffen, wenn es gebrannt hat oder irgendwo was runtergefallen ist oder so, sondern er war nicht da. Und dann hat sie diesen Artikel geschrieben, warum die Welt Superman nicht braucht. Und ich glaube, dass sie diesen, das kommt auch in dem Film dann so ein bisschen zum Ausdruck, dass sie diesen Titel eigentlich diesem Artikel gegeben hat, weil sie in sich eigentlich zurücksehnt, weil sie eigentlich eine Sehnsucht nach ihrem Helden hat. und eigentlich sagen möchte, wir brauchen ihn irgendwie nicht, aber irgendwie brauchen wir ihn doch. Einer der philosophischen Väter von Superman war wahrscheinlich, also er hat ihn nicht erfunden, er hat ihn auch nie gesehen oder gelesen, aber er hätte ihm wahrscheinlich gefallen, war Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, der Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, deutscher Philosoph, hat die Idee eines Übermenschen entwickelt. Also er war so derjenige, der diese Idee hatte, dass die menschliche Rasse durch Forschung, durch Medizin, durch Weiterentwicklung und auch durch Bildung irgendwie dahin kommen würde, dass man irgendwann besser wäre, dass es bessere Menschen gäbe, die nicht mehr, also die stärker wären, die schöner wären, die irgendwie auch moralischer wären und so weiter und die dann quasi so diese Rolle Gottes in der Welt übernehmen könnten. Und diese Idee hat sich in den Superhelden niedergeschlagen. Der ganze Grund, warum dieser Superman Superman heißt, ist eigentlich genau dieser Gedanke, dass es ein Supermensch ist. Also eine Version von uns, die aber besser ist. Die noch ein bisschen stärker ist, noch ein bisschen schöner aussieht, noch ein bisschen mehr Kräfte hat, noch ein paar mehr Fähigkeiten, irgendwie unverwundbar, nicht stirbt und so weiter. Also so die Version von uns Menschen, die viel von den Problemen, die wir so haben, losgeworden ist und irgendwie so da drüber steht und dann anderen helfen kann. Und dieser Friedrich Nietzsche hat einmal einen ganz ähnlichen Artikel geschrieben. Man könnte sagen, war ein bisschen länger der Artikel, ist ein ganzes Buch draus geworden. Und dieser Artikel oder dieses Buch trägt, oder in diesem Buch kommt er zu diesem Punkt, dass er sagt, Gott ist tot. Wir haben uns zu lange angebildet, dass es ihn gibt. Aber er ist eine veraltete und überholte Vorstellung. Wir brauchen ihn nicht mehr. Warum die Welt Superman nicht braucht? Oder warum die Welt Gott nicht braucht? Ich glaube, das sind zwei ganz ähnliche Gedanken. Nämlich, Superman verkörpert eigentlich vieles von dem, wo Menschen sich auch an Gott wenden würden. Wenn sie einen Helden suchen, wenn sie jemanden brauchen, der sie rettet, dann war das früher Gott. Dann war dieser Schrei nach einem Helden ein Gebet. Dann war es ein Ruf dazu, dass Gott uns hilft. Und ich glaube, dass das 20. Jahrhundert und das 21. Jahrhundert eine Zeit ist, in der man eigentlich so diesen Gedanken an Gott vielleicht so ein bisschen in die Vergangenheit verbannt hat. Wir brauchen ihn nicht, wir brauchen keinen Gott mehr, wir schaffen es selbst. Und ich glaube, dass dieser Artikel von Lois Lane mit Superman ein bisschen eine ähnliche Sache ist, wie das, was Nietzsche mit Gott gemacht hat. Nämlich, dass er ihn so in das Reich der Mythen verbannt hat. Dahin, wo man sich schöne Geschichten erzählt, vielleicht noch Kindern, um sich Mut zu machen, um sich Hoffnung zu verschaffen, um an irgendwas zu glauben, was vielleicht doch hilft, was es aber vielleicht auch eigentlich gar nicht gibt. Kant hat damals Gott in die Transzendenz verbannt, hat gesagt, über ihn können wir eigentlich gar nichts mehr aussagen, der große Aufklärer Immanuel Kant. Und Friedrich Nietzsche hat diesen Gedanken eigentlich nur fortgeführt und hat gesagt, nein, Gott gibt es eigentlich gar nicht. Er ist noch nicht mal mehr irgendwo da, sondern er ist eigentlich nur eine komische Idee gewesen, die wir zum Glück los sind. Und es hat dann so in den letzten 100 Jahren so diese Idee gegeben, dass die Menschheit irgendwann Religion, Gott, Glaube, die Sehnsucht nach einem Helden nicht mehr braucht, weil wir kriegen das selber hin. Ja, so wie sie. Warum wir das nicht mehr brauchen? Und man hat so diese Idee gehabt, dass man irgendwann dann im 21. Jahrhundert durch Fortschritt, durch Forschung, durch Medizin, durch Bildung, durch Entwicklung, das alles irgendwie in der Vergangenheit lässt und Religion, Kirche, Glaube, das gehört dann zur Geschichte. In den alten Büchern kann man das dann noch nachlesen, aber das ist nichts mehr, was die Menschen heute noch brauchen. Ist das so? Naja, ihr seid in der Kirche, also irgendwie werdet ihr nicht ganz zustimmen, nehme ich an, oder zumindest mal überlegen, ob es vielleicht doch so ist, dass wir ihn brauchen. Und ich glaube auch, dass es nicht mehr so ist, dass Nietzsche heute nicht mehr so Gehör finden würde. Und dass es viele Menschen gibt, die heute wieder sagen, doch, ich glaube, das ist ganz schön wertvoll, dass es so einen Helden in meinem Leben gibt, dass es Gott vielleicht gibt, dass ich mich daran was festhalten kann. Zusätzlich dazu hat ja leider auch das 20. Jahrhundert kräftig dazu beigetragen, also das 20. Jahrhundert, das zurückliegende Jahrhundert, dass die großen Ideen, die großen Ideologien, die ohne Gott versucht haben, die Welt zu erklären und zu bauen, oft sehr gescheitert sind und ehrlich gesagt sogar oft in einem ziemlichen Chaos gelandet sind und auch oft nicht zu mehr Frieden, mehr Freude, mehr Gerechtigkeit und so geführt haben, sondern eigentlich oft sogar zum Gegenteil. Also, braucht die Welt noch einen Helden? Brauchen wir das noch? Wenn wir in die Welt hinausgucken, dann sehen wir, die Welt ist nach wie vor irgendwie ein Desaster, ein Chaos. Wir brauchen nur die Nachrichten einschalten. Und auch unsere eigene Welt, mein eigenes Leben, ist nicht so, dass ich sagen würde, durch ein bisschen Forschung, durch ein bisschen Medizin, durch ein bisschen Bildung und so kriege ich das schon hin. Sondern es ist irgendwie vieles in dieser Welt und vieles in diesem Leben und in Gemeinschaft, in Familie, in Job und so weiter ist so, dass wir sagen würden, nein, es ist nicht perfekt und es braucht jemanden eigentlich. Oder nicht? Der dort hineinkommt und rettet und Ordnung bringt und das Chaos beendet, die Bösewichte besiegt und irgendwie ein Licht in der Dunkelheit ist. Warum die Welt einen Helden, Superman, nicht braucht. Ich glaube, dass das, was Lois Lane dort geschrieben hat, ein bisschen das sein könnte, was viele Leute auch über Gott sagen würden, über Jesus. Warum die Welt Jesus nicht mehr braucht. Oder vielleicht doch? Ich glaube, dass wir in den letzten Wochen gesehen haben, an den verschiedenen Superhelden, dass wir Menschen Sehnsüchte haben und jeder dieser Superhelden verkörpert Sehnsüchte. Wir haben bei Iron Man gesehen, wie er ein Typ ist, der, wenn er seine Maske aufhat, dann ist er sich sicher, dann ist er stark, aber wenn er das Ding auszieht, dann ist er schwach und er sehnt sich eigentlich nach Sicherheit. Bei Batman haben wir gesehen, wie wir Menschen eigentlich verletzt sind, wie er verletzt war und auch oft nur zurückschlagen und irgendwie unser Drang nach Gerechtigkeit, unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit selber nicht stillen können. Spider-Man, Sehnsucht nach Identität. Wir sind alle auf der Suche nach etwas, was uns Bedeutung gibt, wo wir unsere Masken ablegen können und wo wir sagen können, wir sind mehr als nur irgendwie die Show, die wir machen. Und Wonder Woman oder Hulk, der mit seinem Zorn und Ärger nicht zurechtkommt, eigentlich eine tiefe Sehnsucht nach Ruhe und nach Zufriedenheit in sich hat. Aber alle diese Sehnsüchte, die wir in uns tragen, kriegen wir nicht gestillt. Und ich glaube, dass deshalb bis heute Superheldengeschichten so beliebt sind. Und man so immer noch das mag, wenn der Prinz kommt und die Prinzessin befreit oder der Held heranfliegt und alle rettet. Ja, irgendwie ist das doch ein Bild dafür, wie wir das auch gerne erleben wollen in unserem Leben, nämlich, dass einer kommt und uns rettet. Warum die Welt, könnte man sagen, einen Superhelden doch braucht? Fragezeichen. Der Erfinder von Superman, nämlich Jerry Siegel und Joe Shuster, haben den Superman ganz bewusst aus einem religiösen Kontext angelegt. Das heißt, sie waren jüdischen Glaubens, kamen aus dem jüdisch-christlichen Hintergrund. Und die Geschichte von Superman ist so, oder die Person Superman ist so gebaut, dass er eigentlich eine Messias-Figur ist. Also eine fast religiöse Figur. Am deutlichsten wird das, wenn man die Geschichte kennt. Also die Geschichte von Superman, wer sie nicht kennt, ist, dass Superman ein Außerirdischer eigentlich ist, der von dem Planeten Krypton herkommt. Auf diesem Planeten Krypton, eine ganze Bevölkerung hat dort gelebt, die viel weiterentwickelter waren als wir, mehr Kräfte hatten und so, ebenso wie der Superman. Und sein Vater als Wissenschaftler hat vorausgesehen, dass dieser Planet eine riesige Katastrophe bevorsteht, nämlich untergehen wird, und hat dann seinen Sohn in ein Raumschiff gepackt, hat ihn zur Erde geschossen, weil er dort auch eine lebende Bevölkerung geahnt hat. Und kurz nachdem also dieses Raumschiff mit dem Superman drin, dem kleinen Sohn, gestartet ist, ist dieser Planet dann explodiert und er ist der Einzige, der übrig geblieben ist von seiner Rasse. Und er ist dann irgendwann auf der Erde gelandet, irgendwo in Pennsylvania, glaube ich, und ist von einer Familie Clark aufgenommen worden, von ein paar Pärchen, die keine Kinder hatten, hat den Mensch, den Namen Clark Kent angenommen und hat dann dort gelebt und hat irgendwann gemerkt, ich habe ja Superkräfte, ich bin gar kein Mensch und ich kann so fliegen und alles Mögliche machen und wenn ich den Ball wegwerfe und der Hund hinterher rennt, dann kriegt er ihn meistens nicht, weil der fliegt dann viel zu weit weg. Und diese ganze Geschichte ist ganz ähnlich wie die Geschichte, um die es in diesem Text hier geht. der eben vorgelesen worden ist. Und ich glaube, dass wir an der Geschichte, die diese beiden, Jerry Siegel und Joe Shuster, damals geschrieben haben und die seitdem fortgeschrieben wird, vieles darüber verstehen können, was auch unser Glauben ausmacht. Und ich möchte euch da gerne ein bisschen mit reinnehmen, und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mit in diesen Text reingucken aus Johannes 3. Das ist ein ganz zentraler Text, in dem Jesus einige sehr beeindruckende Aussagen, nämlich über sich selbst, macht, über das, wie er ein Held ist. Und ich glaube, dass es stimmt, dass die Welt einen Helden braucht und dass die Welt Jesus braucht. Warum? Das steht in diesem Text, und ich möchte euch da gerne mit reinnehmen. Die erste Sache, die ziemlich ähnlich ist, ist das, was wir in Vers 14 finden. Wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Hier wird Mose erwähnt, und so eine dieser Situationen im Alten Testament, wo einem, man sagt, messianische Prophezeiung gemacht wird, also wo ein Volk, das Volk Israel, mit dem damaligen Leiter, nämlich Mose, eigentlich sich dann ganz stark nachgesehnt hat, dass eines Tages dieser Messias kommen wird. Und die ganzen Geschichten des ersten Teils der Bibel, des sogenannten Alten Testamentes, sind permanent durchzogen von dieser Hoffnung auf den einen, der kommen wird. Es gab zwar große Helden wie Mose, David, Abraham und so, die waren alle sehr hilfreich, aber es ist immer so, dass dann doch noch so dieser Moment kommt, wo man sagt, aber eines Tages, dann wird er kommen und er wird dann Frieden und Gerechtigkeit für diese Welt bringen. Und das ist genau die Idee, dass hier jemand von außen kommen muss, um einzugreifen, ein Held von außen. Dass Superman ganz nah an diesem Gedanken angelehnt ist, das merkt man an seinem ursprünglichen Namen von Krypton. Er heißt nicht eigentlich, also Superman wird er nur hier auf der Welt genannt. Sein ursprünglicher Name ist Kal-El. Und wer das sich mit hebräischer Sprache auskennt oder mit hebräisch zu tun hat, das El ist das hebräische Wort für Gott. Also es ist sogar in seinem Namen steckt es sogar drin, dass er eigentlich eine göttliche Person darstellt oder im Prinzip eine Geschichte über eine Art göttliche Person ist, nämlich die Messias. Figur schlechthin. Und dann geht es in Vers 16 weiter. Denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Wie nah dran ist das eigentlich? Ein Vater, der seinen Sohn auf die Welt schickt, um die Welt zu retten. Das ist die Story von Superman. Und das ist die Story, glaube ich, die Welt bewegt. Deshalb ist er so, das ist Teil davon, warum er so beliebt ist. Und das ist eigentlich die Geschichte von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der auf diese Welt gesandt wurde, um dort zu retten. Es ist ja ganz interessant, Superman ist einer der Superhelden, aber er ist eigentlich ganz anders als alle anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber es gibt ja bei den Superhelden immer so ein Alter Ego, also eine geheime Identität. Also es gibt den Peter Parker, das ist die eigentliche Person, ein Mensch. Und dann wird er zu Spider-Man, das ist seine geheime Identität. Dann zieht er sich sein Kostüm an und dann fliegt er durch New York und rettet die Menschen. Und genauso ist es bei Bruce Wayne, der zu Batman wird. Oder ist es bei anderen dieser Superhelden, die eigentlich Menschen sind und dann irgendwie sich verwandeln, durch Kostüm oder durch irgendetwas anderes und werden dann zu dem Superhelden. Das heißt aber, die eigentliche Person ist ein Mensch. Bei Superman ist es genau andersrum. Bei Superman ist nicht ein Mensch, der dann mal zum Helden wird und gerne ein Held wäre, sondern Superman ist ein Held, der hin und wieder zu einem Menschen wird. Nämlich, wenn er sein quasi alter Ego Clark Kent annimmt, wenn er seine Brille aufzieht und sich so einen schönen Anzug anzieht und dann beim Daily Planet arbeitet. Aber hin und wieder, wenn er dann kurz nach draußen geht und den Anzug wegschmeißt, dann kommt seine eigentliche Identität zum Ausdruck, nämlich dass er der Superman ist. Und das ist der Unterschied zwischen Superman und den restlichen Helden. Die restlichen sind Menschen, die eigentlich gerne Helden wären. Und Superman ist der Held, der zum Mensch wird, der das Menschsein annimmt. Und das ist die Geschichte von Jesus Christus. Das ist genau das, was hier in diesem Text steht. Dass der Vater seinen Sohn gesandt hat, um Mensch zu sein. Und bei Jesus Christus war es nicht nur so, dass er sich mal so ein bisschen als Mensch verkleidet hat, mal eine Brille angezogen hat und so, sondern er ist, so wie bei Superman, sondern bei Jesus Christus war es noch mehr. Wir sagen, er ist inkarniert, er ist ganz Mensch geworden. Also er war ganz Gott und ganz Mensch. Er war ganz Held und er war ganz menschlich. Er war beides. Und er ist zum Mensch geworden, um uns hier zu begegnen, um hier unter uns zu wohnen, um uns hier dann eben zu retten. Er ist der Retter, der Superheld. Superman rettet die Leute in seiner Stadt dann dadurch, dass er Superkräfte hat. Er kann so einiges. Das ist richtig cool. Und wenn man so die Superhelden-Story von Superman, die ganzen Comics von 38 bis heute liest, dann werden diese Superheldenfähigkeiten auch irgendwie mal ein bisschen mehr. Am Anfang konnte er nur sehr hoch springen, hinterher konnte er fliegen und sowas alles. Also er kann zum Beispiel fliegen, er hat einen Laserblick, er kann überall durchgucken, er kann durch Wände hören, er hat einen Röntgenblick, er hat unendlich viel Kraft, er ist unverwundbar, außer wenn er gerade Kryptonit in der Nähe hat. Alles möglich. Also er kann diverse Sachen, man kann ihn eigentlich nicht aufhalten, man kann ihn nicht umbringen, er kann alles. Und so rettet er dann die Menschen in seiner Stadt vor dem Bösen und vor irgendwelchen Bösewichten und vor irgendwelchen Unglücken und vor irgendwelchen Katastrophen und sowas alles. Und das ist das, was hier in Vers 17 über Jesus Christus eigentlich steht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Das ist doch die Mission, die Gott seinem Sohn Jesus Christus mit auf den Weg gegeben hat. Dass er unter uns lebt, mit den Fähigkeiten, die er hat, um uns zu retten. Und es ist ja schon irgendwie abgefahren, wenn man die Geschichte von Jesus liest, der konnte auch so einiges. Also der konnte auf dem Wasser gehen, der konnte irgendwelche Brote vermehren, der konnte diverse Sachen. Also hier und da blinken da sogar auch so ein paar göttliche Dinge heraus. Aber das, was Jesus gemacht hat, um uns zu retten, und da ist genau der entscheidende Unterschied zwischen Jesus und Superman, ist eine ganz andere Sache. Wenn nämlich Superman seinen Anzug auszieht, ne, so wie wir das hier auf diesem Einladungsplakat dargestellt haben, also wenn er quasi seinen Superman rauslässt, dann wird die wahre Identität sichtbar. Dann wird sein S auf seiner Brust sichtbar und dann erkennt man, wer er ist. Voller Muskeln und Superkräfte fliegt er los, um das Böse zu bekämpfen. Es gab einen Moment im Leben von Jesus Christus, der merkwürdigerweise sehr ähnlich war, wo man ihn seine Kleider runtergerissen hat und seine wahre Identität eigentlich sichtbar wurde. Das war, als er gekreuzigt wurde, als er gezeigt hat, wer er wirklich ist. Aber der Unterschied zwischen Superman und Jesus Christus ist, dass in dem Moment bei Jesus nicht jemand rauskam, der mit Macht und mit Kraft das Böse bekämpft hat, der sich gegen die Bösewichte gewandt hat, um sie zu bekämpfen, zu beenden und Gerechtigkeit dadurch herzustellen, dass er die Bösen bekämpft. Der Grund dafür ist nämlich, dass wenn er das getan hätte, dann hätte er uns wahrscheinlich alle vernichten müssen. Weil ich glaube, dass wir, also der Gedanke hinter dem Evangelium ist, dass dieses Problem mit der Ungerechtigkeit in der Welt eben nicht so ist wie in den Comics. Dass es nämlich da immer diejenigen gibt, die gut sind und dann so ein paar, die böse sind in der Stadt und die Bösen, die Guten irgendwie unterdrücken und böses Leid zufügen. Sondern ich glaube, die Bibel ist an der Stelle ehrlicher als so mancher Comic, dass das Problem in dieser Welt eigentlich wir sind. Wir alle, manche mehr, manche weniger und natürlich wir hier immer weniger als die anderen, die mehr. Aber wenn Jesus Christus gekommen wäre, wie Superman, um das Böse durch Macht zu bekämpfen, dann hätte er in dem Moment eigentlich alle vernichten müssen. Das hat er nicht getan. Genau ist das, was hier in Vers 17 steht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um zu richten. Klammer aus, weil dann wären wir gerichtet worden, sondern um sie durch ihn zu retten. Wie? Indem er ihn gerichtet hat, anstelle aller anderen. An unserer Stadt hat er ihn gerichtet. Und er hat dort am Kreuz sein wahres Heldentum gezeigt, indem er nämlich gesagt hat, ich rette euch nicht dadurch, dass ich euch bekämpfe, sondern ich rette euch dadurch, dass ich mich von euch vernichten lasse. Dadurch, dass ich das auf mich nehme, was euch kaputt macht. Dass ich das auf euch mich nehme, was euch zerstört. Nicht indem ich euch zerstöre. Und das ist das Geheimnis von Jesus Christus. Das ist es. Er hätte die Macht gehabt, damals, um genauso aufzutreten wie Superman. Er hätte fliegen können, bestimmt. Oder irgendwas anderes machen können. Ja, er ist auf Wasser gelaufen und alle möglichen Sachen. Also er hätte da sich auch so einen schönen blauen Anzug besorgen können und so ein Cape und dann so eine Locke hätte er bestimmt auch noch hingekriegt. Und er hätte bis heute die Welt vom Bösen irgendwie retten können, aber wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich hätte er uns alle irgendwie bekämpfen müssen. Und genau das ist nicht seine Mission gewesen, dadurch zu retten, dass er das Böse bekämpft mit Macht, sondern der Unterschied bei ihm war, er hat das Böse bekämpft mit Liebe. Das ist die Botschaft, Vers 17. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt. Er hat die Bösen geliebt und nicht bekämpft. Er hat uns geliebt und nicht verurteilt. Und das ist die Kernbotschaft des ganzen christlichen Glaubens. Der große Unterschied zwischen Superman und Jesus Christus ist, dass Superman eine schöne Geschichte ist. Das ist Fiktion. Das ist etwas, was uns vielleicht inspiriert. Und wir mögen es, wenn wir im Kino sind und vielleicht gehen wir nach Hause und wollen auch Heldentaten vollbringen oder irgendwie sowas. Aber Jesus Christus ist Realität. Und ich glaube, dass man sagen kann, warum die Welt Jesus einen Retter braucht. Man könnte sagen, nicht nur die Welt, sondern wir. Warum brauchen wir einen Retter? Ich glaube, dass manche Menschen das deutlich spüren, dass sie so etwas brauchen. Dass sie jemanden brauchen, der sie aus ihrem persönlichen Schlamassel oder aus dem Desaster dieser Welt oder aus irgendeiner Krise oder Situation heraus retten. Und die darauf irgendwie warten oder sich danach sehen, dass sie den endlich finden. Manche vielleicht weniger. Aber ich glaube, dass wir alle einen Retter brauchen. Nämlich in Vers 16 steht, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich glaube, dass die Idee hier, die da drin steckt, wenn man die Verse davor und danach liest, ist, dass selbst wenn ein Mensch vielleicht nicht verspürt, dass er einen Retter braucht, jetzt, dann wird er es spätestens an einem bestimmten Moment seines Lebens spüren. Nämlich in dem Moment, wo wir vor diesem Gott stehen, am Ende unseres Lebens. Und dann werden wir eine Sehnsucht nach einem Retter haben, weil dann wird Gott kommen und nicht, dann wird Gott kommen, um genau das zu tun, was er hier noch nicht getan hat mit Jesus Christus. Wenn Jesus das zweite Mal wiederkommen wird, dann wird er kommen, um Gerechtigkeit zu schaffen, dadurch, dass er richtet. Und wer dort vor diesem Gott wer dort keinen Retter hat, der wird gerichtet werden. Und wenn wir, und das steht hier, auf Jesus Christus vertrauen, wenn wir ihn als unseren Retter kennen, dann ist genau das nicht der Fall, nämlich weil er das Gericht auf sich genommen hat, was wir eigentlich verdient hätten, weil er das Leben gelebt hat, was wir hätten leben müssen und er ist den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten. Was würde Jesus zu Superman sagen? Angenommen, im nächsten Superman-Film gibt es so eine Szene, wo Superman irgendwo durch die Gegend fliegt und die gerade wieder irgendwo Metropolis rettet und er ist gerade fertig, ne, und alles ist gerettet und er landet irgendwo und dreht sich um und Jesus Christus steht da. Was würde Jesus Christus, wenn er in der Geschichte von Superman auftauchen würde, denn zu ihm sagen? Wäre eine merkwürdige Situation im Kino, nehme ich an. Die viele Leute wären wahrscheinlich gespannt, was jetzt passiert. Ich glaube, er würde vielleicht sagen, hey, du bist ganz schön ähnlich wie ich. Du bist eigentlich eine Kopie von mir. Deine Erfinder haben dich ganz schön nah an mir dran erzählt. Dein Vater hat dich auf diese Welt gesandt, mich auch. Du tust Wunder, das habe ich auch gemacht. Du rettest Menschen, das habe ich auch gemacht. Die Menschen vertrauen dir, das haben sie mir auch. Sie sehen dich als ihren Retter, mich auch. Du gibst dich für sie hin, das habe ich auch getan. Nur, du bleibst in diesem Film. Du bist Fiktion. Und ich bin außerhalb des Films. Ich bin real. Auf mich können die Menschen wirklich hoffen. Du kannst sie inspirieren. Ich kann sie wirklich retten. Denn ich lebe tagtäglich mit ihnen. Nicht nur im Comicheft, sondern tatsächlich. Vielleicht bist du jemand, der sagt, das ist etwas, was ich längst glaube. Dass es diesen Helden gibt, diesen Retter meines Lebens. Und das ist etwas, worin ich lebe. Ich glaube, dass in dieser Story von Superman und in den Superheldengeschichten trotzdem eine Herausforderung für mich, für Leute steckt, die sagen, ich glaube an diesen Jesus als meinen Retter und ich verlasse mich eigentlich auch darauf. Diese Superhelden haben mir gezeigt, dass ich trotzdem die ganze Zeit versuche, mich doch irgendwie selbst zu retten, mein eigener Held zu sein. Obwohl ich vielleicht sagen würde, ja, ich brauche Jesus und ich vertraue auf ihn, merke ich, es gibt so viele Bereiche in meinem Leben, wo ich eben doch mein eigener Held sein will. Diese Aussage von Lois Lane, warum die Welt Superman nicht braucht, die kann ich so oft für mein eigenes Leben schreiben und sagen, warum ich Jesus nicht brauche, zumindest in Teilen meines Lebens. Und ich glaube, dass im Glauben zu leben, im Glauben zu wachsen, bedeutet, dass wir immer mehr verstehen, was diese Botschaft, um die es heute im Kern ging, die irgendwie der Kern des christlichen Glaubens ist, nicht nur für die Frage gilt, wo geht mein Leben eigentlich hin eines Tages, sondern eigentlich für jeden kleinen Bereich meines Lebens, dass ich auf nicht mir selbst vertraue, nicht mein eigenes